Hallo. Hallo. Geht es dir gut? Mir geht es immer gut. Was hast du gemacht? Zeitung gelesen. Stand was drin? Nein. Etwas muss doch dastehen. Ein Minister ist von der Straße abgekommen und hat sich am Ohr verletzt. Wo? Am Ohr, habe ich doch gesagt. Warum hörst du nicht zu? Ich meine, wo? Könnte auf der Straße passiert sein, wo wir lang gingen in der ersten Nacht. Diese schwarze, frisch asphaltierte Straße. Er ist nur am Ohr verletzt? Der Premierminister ließ mitteilen, er sei froh, dass es glimpflich ablief. Stand sonst nichts drin? An der Küste sind drei Leichen angeschwemmt worden. Zeit im Dunkeln von Henning Mankell. Nach dem gleichnamigen Theaterstück aus dem Schwedischen von Hans-Jörg Bitschardt. Musik Ernst Reisiger und Mola Süller. An der Küste sind drei Leichen angeschwemmt worden. Keine Frau. Stand das so da? Du hast doch eine neue Zeitung gekauft. Da steht vielleicht mehr drin. Sie ist nicht gekommen. Warum nicht? Verspätung. Das kann nicht Mama gewesen sein. Der Wind blies aus der anderen Richtung. Es kann nicht Mama gewesen sein, weil da nichts von einer weiblichen, angeschwemmten Leiche stand. Was hast du noch gemacht? Die Schuhe gebürstet. Und dann? Bin ich zu dem widerlichen Platz bei der Baugrube rüber. Und dann durch den Wald hinauf zum Einkaufszentrum. Das dauerte 32 Minuten. Dort wurden deine Schuhe schmutzig. Es legt sich immer eine Staubschicht auf die Schuhe, wenn man in diesem Land spazieren geht. Sie waren nicht schmutzig, nur verstaubt. Warum kommst du so spät? Sowas dauert. 3 Stunden und 49 Minuten. Der Bus hatte Verspätung. Damit hatten wir gerechnet mit 10 Minuten Verspätung. Es hat beinahe 25 Minuten gedauert, bis er endlich kam. Ich kann die hier nochmal lesen, das macht nichts. Du bist überhaupt nicht draußen gewesen. Stimmt's? Es riecht eigenartig aus der Nachbarswohnung. Ist dir das nicht aufgefallen? Es riecht nach Krankenhaus. Warum warst du so lange weg? Der Bus hatte Verspätung. Das stimmt sowieso nicht. Hast du jemanden gesehen? Nein. Auch nicht im Treppenhaus? Nein. Wie oft hast du dich umgeschaut auf dem Weg zum Bus? 4-mal. Wie wir es verabredet haben. Ich tue immer, was du sagst. Und? War da einer? Ein Mann mit Hund. Von wo kam er? Vom Hochhaus. Und was machte er? Es war ein Welpe. Er gehorchte nicht. Der Mann zerrte an der Leine. Der Hund sperrte sich dagegen. Vielleicht gehörte er nicht ihm. Warum nicht? Die tarnen sich. Die tauschen ihr Aussehen. Was machte er danach? Ging in Gegenrichtung weiter. Hat er dich beobachtet? Ich weiß es nicht. Du musst vorsichtig sein. Ja. Wir haben 20 Minuten länger gerechnet, damit es dir reicht. Du hast gesagt, mehr brauchst du nicht. Ich habe mich geirrt. Ich bitte um Verzeihung. Wir müssen einander vertrauen können. Ich tue immer, was du sagst. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir uns die Wahrheit sagen. Aber du warst nicht draußen. Ich sage immer, wie es ist. Warum setzt du die Mütze nicht ab? Ich will, dass du dir den Schal um den Kopf bindest, keine Mütze. Du musst raus. Du musst. Ich will nicht, dass du mir widersprichst. Ich widerspreche dir nicht. Außerdem fängst du an, mit lauter Stimme zu reden. Wieso tust du das? Ich rede so laut wie immer. Die Menschen in diesem Land reden lauter. Dann lass sie so reden, aber ich will nicht, dass du deine Stimme hebst. Nein. Hast du diesen Mann mit Hund früher schon mal gesehen? Nein. Du musst vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass uns jemand überwacht. Aber wissen kannst du es nicht, oder doch? Wenn du nicht bald rausgehst, wirst du hier durchdrehen. Ich gehe raus täglich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir werden immer so weiterleben. Wir werden weiter reisen nach Kanada. Kanada? Gestern sagtest du Australien. Du vertraust mir also nicht. Warum sollte ich das tun? Antworte mir nicht mit einer Frage. Ich vertraue dir. Sikil na nit kunyo Gibt es bald Essen? Ich fange jetzt an zu kochen. Was werden wir essen? Was wir gestern beschlossen haben. Man kann so tun, als habe man vergessen. Deine Mutter und ich haben das getan, als wir jung waren. Wir vergaßen unsere Namen und gaben uns neue. Deine Mutter wollte lieber Inona heißen. Deshalb haben wir dich Inona getauft. Deshalb? Ich vermute, es gibt heute Reis, Gemüse und vielleicht ein Happen Fisch. Der Fischhändler hat gesagt, er sei gut und typisch für das Land. Ich will nicht nach Kanada fahren. Ich will nach Hause fahren. Ich will nicht mehr unterwegs sein. Ich tue, was ich kann. Du gehst nicht einmal raus. Hier gehst du ein. Ich bin schon tot. Mama ist tot. Nicht du. Verzeih. Warum schlägst du mich? Ich will nicht, dass du mir widersprichst. Ich widerspreche dir nicht. Und was machst du jetzt? Du widersprichst. Wir fahren, wohin du willst. Ich fange jetzt an zu kochen. Ich bin tatsächlich hungrig heute. Ich habe in meinem Notizbuch nachgeschaut. Vor 3 Wochen hatte ich zum letzten Mal richtig Hunger. Der Fisch ist vielleicht nicht gut. Deine Mutter mochte Fisch sehr. Vielleicht sollten wir nur Reis und Gemüse essen. Das Geld ist fast alle. Wir müssen essen, was wir gekauft haben. Wie kann das Geld alle sein? Ich dachte, wir hätten so viel. Wir hatten nie viel Geld. Nachdem die Schmuggler bezahlt waren, blieb uns nicht mehr viel. Wir haben es aufgeteilt. Das meiste nahm ich an mich. Den Rest hat sich deine Mutter in einer Plastiktüte an den Körper gebunden. Die ist mit ihrem Meer verschwunden. Wie sollen wir ohne Geld durchkommen? Das ist mein Problem, nicht deines. Reden wir nicht mehr davon. Warum sind es Filets? Der Fischhändler hat sie geschnitten. Man soll Fische selber ausnehmen. Du bist übers Ohr gehauen worden. Brat ihn bei kleiner Hitze und lange und wende ihn oft. Nur salzen, nicht pfeffern. Wir haben keinen Pfeffer. Warum haben wir keinen Pfeffer? Er stand auf der Liste. Ich bin sicher, dass ich Pfeffer aufgeschrieben habe, gleich nach dem Reis. Sowas vergesse ich nicht. Hast du den Zettel noch? Ja. Gib ihn mir. Hier. Nicht zerknüllt. Er war glatt, als ich ihn dir gegeben habe. Und so will ich ihn auch wieder haben. Wenn ich ins Paradies komme und deine Mutter wiedersehe, wird sie genauso aussehen wie immer. Ich will keine zerknüllten Zettel von meiner Tochter. Da steht nichts von Pfeffer. Ich bin sicher, dass ich es aufgeschrieben habe. Aber hier steht nichts. Das muss der falsche Einkaufszettel sein. Ich bringe nächstes Mal Pfeffer mit, wenn ich einkaufe. Ich rede vom Einkaufszettel. Das ist nicht der, den ich dir gegeben habe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß sehr genau, was ich aufschreibe. Verdammt nochmal. Pfeffer stand unter Reis. Warum packst du die Tüten nicht aus? 3 Stunden und 49 Minuten. Das wird nie wieder vorkommen. Ich hatte Angst vor dem Mann mit dem Hund. Ich habe einen Umweg gemacht, deshalb bin ich zu spät zum Bus gekommen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, wie es war. Jetzt habe ich es gesagt. Liebes Kind, ich verstehe doch, dass ein Mann mit Hund dir Angst macht. Es war klug von dir, einen Umweg zu machen. Das hätte deine Mutter auch getan. Aber deshalb brauchst du doch keine Angst vor mir zu haben. Morgen schreiben wir einen neuen Einkaufszettel. Das machen wir doch immer abends. Ich kann nicht mehr. Außerdem flimmert es vor meinen Augen. Was ist das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich hörte jemanden singen. Singen, meine ich. Wieso sage ich dann singen? Willst du die Mütze nicht abnehmen? Sie gefällt mir nicht. Mach ich. Wasch das Gemüse nicht zu gründlich, sonst verschwindet der Geschmack der Erde. Ich bin hungrig, ich bin tatsächlich hungrig. Aber ich will nicht, dass du mit der Mütze da kochst. Mach ich. Yeah. jamun halsan di jargi sulodara. So ist's besser mit dem Schal. Weißt du noch, wann du ihn gekriegt hast? An meinem 17. Geburtstag. Deine Mutter liebte dich schon vor der Geburt sehr. Sie glaubte, eine höhere Macht habe verhindert, dass sie nach dir noch einmal schwanger würde. Sie glaubte, wir müssten erst alle Gefahren überstehen, ehe weitere Kinder kommen würden. Jungs. Ich fange an zu weinen. Alles wird gut, wenn sie nur kommen. Wer soll uns hier eigentlich holen? Der Bruder des Fahrers aus dem ersten Lastwagen. Hat er die Wohnung hier organisiert? Du fragst so viel. Alles wird gut, wenn du mir vertraust. Ja. Das Essen wird gut tun. Ich kann es bereits riechen. Wie viel Reis willst du? Du weißt, wie viel ich esse. Deine Mutter hat nie gefragt, wie viel ich will. Sie schaute mich an und wusste es. Aber ich bin nicht sie. Was sagst du? Aber ich bin nicht sie. Du schlägst mich nie wieder. Ich habe dich nie geschlagen. Nie wieder. Warum sagst du sowas? Nie wieder. Was hast du eigentlich gemacht? 3 Stunden und 49 Minuten. Abgeschnitten. Was? Die Zunge. Unsinn. Nimm das Tuch weg. Die Haare. Warum hast du sie abgeschnitten? Falls es brennt. Aber es brennt doch nicht. Warum hast du sie abgeschnitten? Falls es anfängt zu brennen. Ich schneide dir doch die Haare und du mir. Nein. Wir müssen uns an unsere Absprachen halten. Nur so geht das. Ich habe im Traum eine Frau gesehen. Sie saß auf einem Baum und schrie, sie müsse sterben, wenn ich mir nicht die Haare abschneide. Ich träume nur von Wasser. Ich muss den Reis abgießen. Warum kann ich mich an nichts mehr erinnern? Du erinnerst dich an die falschen Dinge. Du vergisst, woran du dich erinnern willst. Und was bleibt dann noch? Ich... Man kann so nicht leben. Hörst du, was ich sage? Was bleibt, bin ich? Hörst du mir nicht zu, wenn ich rede? Klar höre ich zu. Was hast du gesagt? Was bleibt, bin ich? Und ich? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt, seit du geboren wurdest. Sagst du nicht, du erinnerst dich nicht? Wenn du dich nicht erinnerst, kannst du doch nicht sagen, dass du mich immer geliebt hast. Sag mir, wenn du willst, dass ich dich begrabe. Ich bin hungrig. Gibt es endlich zu essen? Es war das rechte Ohr, sagt die Zeitung. Welcher Minister? Ich weiß nur, dass wir ihn Dinnerminister nannten, weil er immer bei irgendwelchen Empfängen war. Wenn man so etwas laut sagte, riskierte man die Folter. Warum hast du dir die Haare abgeschnitten? Sie rochen. Dein schönes, dichtes Haar. Wie das deiner Mutter. Wir haben uns unter Fellen versteckt. Ich dachte, ich würde ersticken. Und dann das Meer. Das Schiff, das leck war. Und all die Gesichter, die aus der Dunkelheit auftauchten. Von Feuer umzingelt. Und dann fangen die Haare an zu sinken. Ich meine, das Boot fängt an zu sinken und all das setzt sich im Haar fest. Jetzt riecht es nicht mehr. Zumindest rieche ich es nicht mehr. Ich habe es nach Hause gebracht. Wer hat sie dir abgeschnitten? Sie sagte, sie komme aus dem Iran. Ich habe damit gerechnet, dass du mich umbringst, wenn ich nach Hause komme. Ich habe felsenfest damit gerechnet. Aber ich konnte nicht anders. Vielleicht flimmert es deshalb vor meinen Augen, weil ich gespürt habe, dass du dir die Haare abschneidest. Ich erkenne dich nicht wieder. Kannst du dir denn das Tuch wieder umbinden? Nein, die Mütze ist besser. Die Mütze, wo ist die übrigens her? Ich habe sie im Bus gefunden. Ist die nicht schmutzig? Du kannst dir was einfangen, möglicherweise Läuse. Die gibt es überall. Die Mütze hat keine Läuse. Schildmützen, die tragen die Leute hier. Ich habe nie so viele Schildmützen gesehen wie in diesem Land. Ich stelle mich ans Fenster und zähle sie, alte Männer mit Schildmützen. Und wo sind all die Jungen? Die kommen vielleicht nie. Warum nicht? Das Schiff war leck. Die Leute, die uns mit dem Schiff gefahren haben, haben ihre Strafe schon abgekriegt. Das waren sicher deren Körper, die an Land geschwemmt wurden. Wir haben sie überlebt. Mama hat den Finger auf die Karte gelegt. So schmal ist es. Sie hatte Angst vor dem Wasser. Aber sie sah, wie schmal es ist. Nur einen Fingernagel breit zwischen Afrika und Spanien. Warum können wir hier nicht bleiben? Weil wir einen Plan haben. Wir werden nach Kanada fahren. Kann ich etwas sagen, ohne dass du böse wirst? Aber Schatz, du kannst mir doch sagen, was immer du willst. Du wirst sicher böse. Ich bin ganz ruhig. Ich werde nicht einmal böse, weil du die Haare deiner Mutter abgeschnitten hast. Was wolltest du sagen? Nichts. Jetzt machst du mich aber traurig. Ich werde ganz nervös. Mir vergeht gleich der Appetit. Es ist nichts. Ich werde jetzt den Fisch braten. Lass dir den Appetit nicht verderben. Nicht von mir. Ich verstehe nicht, warum ich den Pfeffer nicht aufgeschrieben habe. Ich kaufe morgen Pfeffer. Und die neue Zeitung ist sicher auch gekommen. Vielleicht steht da mehr über den Minister mit dem verletzten Ohr. Er ist einer der Schlimmsten. Es sind Gerüchte über ihn im Umlauf. Weil man ihn immer nur bei Empfängen sah. Er hat einem Journalisten die Zunge abschneiden lassen, weil er ihn kritisiert hatte. Der schlief, als man ihn nachts aus dem Bett zerrte, mit Frau und drei Kindern, kleinen Kindern, drei Jungs. Oder vielleicht war ein Mädchen dabei. Man schleppte ihn in den Keller der Staatspolizei und band ihn auf einem Stuhl fest. Der Minister kam von einem Bankett zu Ehren der Weltbank, die uns einen ansehnlichen Kredit bewilligt hatte. Uns? Wir haben nie einen Kredit erhalten. Als er im Smoking in den Keller kam, hatte er in der einen Hand ein Champagnerglas und sagte zu dem Journalisten, Ernesto hieß der, jetzt erinnere ich mich. Ernesto hatte eine eigene Kolumne in der Zeitung. Darin schrieb er täglich über die neuesten Drohungen, die ihn erreichten. Briefe mit Scheiße, Briefe, die ihm mit blutigen Buchstaben den Tod androhten, immer wieder täglich. Der Minister eröffnete ihm also, er habe jetzt die Wahl. Ich will nicht wissen, was sich da abgespielt hat. Ich mache uns jetzt Essen. Er hatte die Wahl zwischen Augen ausbrennen mit einer Zigarette oder Zunge abschneiden mit einer Schere. Ich will das nicht hören, ich will nicht. Ich auch nicht. Keiner will das hören. Wenn du wüsstest, wie stolz ich auf dich bin. Du bist genauso sparsam wie deine Mutter. Und ihr habt die gleiche Zahnlücke, ein kleiner Spalt zwischen den Schneidezähnen. Den hatte deine Mutter auch. Als wir jung waren, haben wir uns vorgestellt, die kleine Spalte sei eine Türe, hinter der ein Geheimnis darauf wartet, von uns gelüftet zu werden. Kannst du dir vorstellen, dass ich einmal so kindisch gewesen bin? Ich liebe dich, wenn du über die Geheimnisse hinter Mutters Zahnlücke erzählst. Was denkst du? Nichts. Klar denkst du was. Aber du darfst nicht böse werden. Ich werde nicht böse. Es riecht nicht besonders streng. Aber du musst wieder anfangen, dich zu waschen und rauszugehen. Ich werde nicht böse, weil du dich täuschst. Der Geruch kommt nicht von mir, der kommt vom Treppenhaus oder vielleicht von den Nachbarn. Hast du die mal gesehen? Findest du das nicht eigenartig, dass man Nachbarn hat, die man nie sieht? Aber wir werden nicht mehr lange hier bleiben, nur kurz ein paar Tage noch. Sollen wir mit dem Fisch bis morgen warten? Im Kühlschrank bleibt er frisch. Sollen wir uns nicht mit Reis und Gemüse begnügen? Ich bin nicht besonders hungrig. Wir können bis morgen warten. Wenn du anrichtest, decke ich den Tisch, dann essen wir. Sollen wir das tun? Willst du Tee? Ja. Das wäre gut. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Mein Magen verträgt nicht so viel Tee. Dann decke ich jetzt den Tisch. Messer und Gabel. Keine Löffel. Yeah, and it's a long one. Gehört. Wenn die anfangen, sich zu wundern, rufen sie die Polizei. An unserer Türe steht ein Name, den man hier häufig hören soll. Svetlund. Am Ende wollen sie wissen, warum ich hier nachts schreie, in einer fremden Sprache. Worüber lachst du? Der Name am Briefkasten. Svetlund. Ich frage mich, was er bedeutet. Klingt wie ein Pferdename. Da bist du Herr Svetlund und ich bin Svetlunds Tochter. Was sagst du? Sollen wir doch ein bisschen Tee trinken? Nein, du wolltest ja nicht. Du spülst jetzt das Geschirr und dann schreiben wir die Einkaufsliste für morgen. Aber die wolltest du doch heute Abend nicht mehr machen. Du sollst abräumen. Ich will das nicht noch einmal sagen. Morgen essen wir Fisch. Das wird lecker. Ja. Hast du einen Laden gesehen, wo sie Holzhämmer verkaufen? Ich hatte einen komischen Traum heute Nacht. Habe ich gemerkt, dass du geträumt hast. Du lagst in der Mitte aufgeschnitten und plattgedrückt in Plastik gepresst wie ein neues Hemd. Genau das hatten die Arschlöcher vor. Mich in Stücke schneiden. Weißt du, was ich mache, wenn ich hier sitze und Schuhe putze? Mir die Rache ausmalen. Eines Tages werden wir sie erwischen und dann werde ich sie in Stücke sägen und in Plastiktüten abfüllen. Willst du Tee? Ich setze Wasser auf. Erst spülst du noch das Geschirr. Das mache ich, während das Wasser kocht. Nein, du machst mich ganz nervös. Du sollst eins nach dem anderen erledigen, sonst geht es schief. Ist das so wichtig? Für mich ist es wichtig. Und ich will nicht, dass du mir widersprichst. Ich will mich nicht ärgern. Du hast mich fast geärgert. Erst spülst du die Sachen und dann kochst du Tee. Ich dulde deinen Leichtsinn nicht. Verzeihung. Und wenn du mich reizt, werde ich böse. Jetzt sind wir wieder Freunde. Stimmt's? Ich spüle die Sachen. Warum beantwortest du meine Frage nicht? Ich habe es langsam satt, dass du mir nie zuhörst. Ja. Und was habe ich gefragt? Papa, ich verstehe nicht. Ob wir wieder Freunde sind. Ich soll mir deine idiotischen Träume anhören, wo ich zerstückelt in einer Plastiktüte liege. Aber du hörst mir nicht zu, wenn ich mit dir rede. Wir sind Freunde. Ja, warum sollen wir keine Freunde sein? Wie würde das gehen? Komm. Und setz dich hier neben mich. Jetzt? Ja. Jetzt. Tigna sarchala nyubinda sikilna ni kunyul chosana. Was soll ich tun? Halte meine Hand. So? So ist gut. Das ist ein gutes Gefühl. Ein bisschen fester. Fester? So ist es genau richtig. Soll ich nicht noch fester? Ein wenig, vielleicht. Nein, das ist zu viel. Weniger. So ist gut. Wenn ich die Augen schließe, ich schließe sie jetzt, siehst du? Jetzt ist es, als würde ich Mutters Hand halten. Du riechst genau wie sie, wie Gras, beinahe wie nasses Gras. Lass nicht los. Halt einfach nur fest, nicht stärker. Das ist, als wäre sie zurückgekommen. Und ich kann meinen Kopf an ihre Schulter legen. Du kannst deinen Kopf bei mir anlehnen. Hörst du dieses Rauschen? Das ist nur das Teewasser. Ich kann die Platte ausmachen. Lass nicht los. Ich lasse nicht los. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Morgen mache ich einen langen Spaziergang. Ich habe einen Wunsch. Welchen? Dass du mir ins Ohr bläst. Warum? Deine Mutter hat es immer gemacht. Am Abend vor dem Einschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist nichts Besonderes. Ich kann dir eine alte Geschichte erzählen, wie Großmutter sie dir als Kind erzählt hat. Willst du das? Ist sie nicht gestorben, bevor ich geboren wurde? Ach, wirklich, das kann nicht sein. Ich glaube, ich werde mich jetzt hinlegen. Glaubst du, ich verlange zu viel von dir? Nein. Was glaubst du, wäre passiert, wenn wir geblieben wären? Mich hätten sie auf der Stelle umgebracht. Aber was glaubst du, wäre mit deiner Mutter geschehen? Ich weiß, was geschehen wäre. Ich will nur sicher sein, dass du es verstehst. Deine Mutter ist tot. Aber wenn wir geblieben wären, wären wir alle drei tot. Verstehst du? Ja. Ich wäre gerne anstelle deiner Mutter gestorben. Aber es war anders vorausbestimmt. Gott wollte es so. Und dagegen kommt niemand an. Aber ich habe dein Leben gerettet. Ja. Ich verlange nichts von dir, nichts, nie. Verlange ich zu viel von dir? Nein. Wir müssen einander vertrauen können. Und ich verlange nichts von dir, nie. Nur, dass du mir etwas Luft in mein Ohr bläst. Genau wie deine Mutter. Kann ich jetzt gehen und mich hinlegen? Es ist gut, dass du viel schläfst. Du kannst nachher schlafen gehen. Was machst du? Nicht böse werden. Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich bin nicht böse, spielst du? Ich habe doch gemacht, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, du sollst blasen und nicht mit den Lippen mein Ohr berühren. Was treibst du da eigentlich? Ich bin dein Vater, nicht dein Mann. Ich habe Luft geblasen. Luft, nichts weiter. Ich habe deine Lippen gespürt. Was ist los mit dir? Ich kenne dich nicht wieder. Das war nicht meine Absicht. Ich will dich nicht schlagen, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Verstehst du, was ich sage? Ja. Dann kannst du dich jetzt schlafen legen. Wie viel Uhr ist es? 7. Man weiß verdammt nochmal nicht, ob es morgen oder Abend ist. Was ist das eigentlich für ein Land? Ich werde das alles erst kapieren, wenn wir in Australien sind. Und deshalb fangen wir jetzt gleich an damit. Weißt du womit? Nein. Yes, we are in Kanada. Das muss man können. Das müssen wir als erstes tun, die Sprache lernen. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre nichts. Klar hörst du was, sei still. Es kommt von unten, glaube ich. Was ist das für ein Geräusch? Oh, jemand lacht. Wo? Hier, unter dem Boden. Da gibt es doch nichts zu lachen. Es ist ein Radio, glaube ich, oder ein Fernseher. Ich höre nichts. Klar hörst du es. Jetzt höre ich was. Es ist wohl ein Fernseher. Ich verstehe nicht, warum wir hier keinen Fernseher haben. Das nennen die ein Auffanglager. Ich frage mich, was sie uns für Namen geben. Ich will keinen neuen Namen. Warum darf ich meinen Namen nicht behalten? Hm. Was ist los? Oh, nur ein kleiner Schwindelanfall, schon vorbei. Vielleicht haben sie uns übers Ohr gehauen. Du vertraust ihnen doch. Klar vertraue ich Ihnen. Trotzdem können Sie uns reingelegt haben. Vielleicht sind es Agenten. Vielleicht kommen Sie mit Scheren hierher, statt mit Papieren. Ich will nichts mehr von Scheren hören. Hör auf zu schreien. Wenn du schreien willst, dann leise. Ich frage mich, ob du mir den Puls messen könntest. Könntest du mir den Gefallen tun? Hast du wieder Herzklopfen? Es fühlt sich an, als läge mein Herz wie eine zerdrückte Qualle am Meeresgrund. Lass mich mal fühlen. Und wie viel? Ich zähle. 6, 7, 8, 9, 10. 50. 60. 70. 80. 91, 92, 93, 94, 86, 87. Das ist zu viel. Nicht besonders viel. Wie sehen meine Augen aus? Du musst deinen Kopf drehen, damit ich sie im Licht sehe. Etwas rot, aber nicht beunruhigend. Ich fühle mich auf jeden Fall besser. Wolltest du nicht das Fenster öffnen? Habe ich vergessen. Lass eine Weile offen. Was siehst du da draußen? Die Lichter der Stadt. Keine Menschen? Nein. Es ist zu kalt. Wenn wir hier weg sind, wird es wieder warm. Ernesto hatte die Wahl zwischen Augen ausbrennen und Zunge abschneiden. Hör auf. Ich habe schon aufgehört. Danach ist der Minister wieder zurück zur Party. Die Zunge trug er in der Innentasche seines Smokings, in eine kleine Plastiktüte gewickelt. Hör auf! Die Wahrheit ist, wie sie ist. Ich möchte mich jetzt schlafen legen. Ich bin müde. Glaubst du, er hat etwas gespürt? Warum hast du sie losgelassen? Ich habe sie nicht losgelassen. Ich habe getan, was ich konnte. Du musst sie losgelassen haben. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass du mich an Land gezogen hast. Ich kann mich an nichts erinnern. Nur an jemanden, der schrie. Warum weinst du nie? Was meinst du damit? Ich weine die ganze Zeit. Ich weine. Du nicht. Warum hast du dir die Haare abgeschnitten? Das habe ich schon erklärt. Mach das nie wieder, ohne mich zu fragen. Wenn du verheiratet bist, brauchst du mir nichts mehr zu sagen. Dann kannst du das mit deinem Mann besprechen. Aber solange du von mir abhängig bist, unternimmst du nichts, ohne mich vorher zu fragen. Darf ich mich jetzt schlafen legen? Man muss einen vereinbarten Plan einhalten. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Ein armer Mann darf nie die Kontrolle verlieren. Er hat das geschafft. Sein ganzes Leben lang. Und ich bin genauso. Mein Vater war Tischler. Ich bin Tischler. Und wärst du ein Junge gewesen, wärst du es auch geworden. Mein Vater konnte nicht einmal lesen. Wusstest du das? Er konnte seinen Namen schreiben, mehr nicht. Ich weiß, du hast es erzählt. Ich denke an ihn, wenn ich die Schuhe putze. Was würde er an meiner Stelle tun? Wie würde er die Situation einschätzen? Ich möchte jetzt gerne schlafen gehen, wenn ich darf. Man wird fett, wenn man zu viel schläft. Und das willst du doch nicht werden. Ich will das nicht. Ich schlafe nicht die ganze Zeit. Ich denke nach. Worüber denkst du nach? Wie es früher war. Hat Mama dir nie erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Ihr Vater hat mit seiner Familie in einem Schuppen gewohnt. Auf der Rückseite eines Gutshauses, wo die Schweine waren. Das weiß ich noch, weil er mich eines Tages gebeten hat, sein Bett zu flicken, in dem er und seine Frau schliefen. Es stank irgendwie fürchterlich nach Schwein. Und als ich das Bett geflickt habe, habe ich die Tochter kennengelernt. Sie wurde deine Mutter. Ich wusste nicht, dass ihr euch so kennengelernt habt. Aber so war es. Ein kaputtes Bett und der Gestank von Schweinen. Und ich habe mich auf der Stelle in sie verliebt. Ich erinnere mich noch, dass sie diesen grünen Schal um den Kopf hatte. Und wenn ich dich so anschaue, siehst du genauso aus wie sie. Ich sehe nicht aus wie meine Mutter. Sicher siehst du so aus wie sie. Wem solltest du sonst ähneln? Dir. Nein. Nein, mir sieht keiner ähnlich. Deine Mutter hat von eigenartigen Dingen geträumt. Wusstest du das? Nein. Findest du, ich rede zu viel? Mir kommt vor, als würde ich ununterbrochen reden. So eine Scheiße. Jetzt muss ich weinen. Papa, das macht nichts. Es brennt in den Augen. Willst du ein Handtuch? Nein, nicht nötig. Sie hat davon geträumt, einmal in ihrem Leben in einem Hotel zu wohnen. Ein vornehmes Hotel, das war ihr Traum. Und ich habe ihr versprochen, sie dürfe, wenn wir es in den Iran schaffen, in einem Hotel wohnen. Weißt du warum? Sie hatte von einem Hotel gehört, weiß Gott, wer ihr das erzählt hat. Da kann man am Morgen auf einen Zettel ausfüllen, was man zum Frühstück haben will. Und dann wird einem das auf dem Zimmer serviert. Das war die Erfüllung aller Träume für deine Mutter. Ich sagte ihr, sie müsse nur erst schreiben lernen, damit sie den Zettel ausfüllen kann. Ich glaube sogar, das gab den Ausschlag, dass sie mitgekommen ist. Wo sind deine Haare? Zeig sie mir. Da. Im Umschlag. Schütte sie auf den Boden. Wozu? Ich will sie sehen. Du hast wirklich schöne Haare, genau wie deine Mutter. Nicht wütend werden. Ich will nicht wissen, was du dir dabei gedacht hast. Nicht wütend werden. Ich will, dass du jedes einzelne Haar aufliest und verbrennst. Wenn die kommen, muss es hier sauber sein. Sauber und ordentlich. Ich verstehe nicht, warum du nie machst, was ich sage. Ich mache genau, was du sagst. Du versuchst mich zu reizen die ganze Zeit und glaubst, ich merke es nicht. Hörst du, was ich dir gesagt habe? Oder muss ich dich anschreien, damit du merkst, dass es mir ernst ist? Ich werde nicht wütend. Ich bin ruhig, das merkst du doch. Warum machst du nicht, was ich dir sage? Lies jetzt die Haare auf, verdammt nochmal. Ich kann hier nicht länger rumhocken, die Beine sind geschwollen. Geht dir das auch so? Nein. Es wird vielleicht stinken, wenn ich sie verbrenne. Da kann man nichts gegen tun, das müssen wir riskieren. Hol eine Schüssel aus der Küche. Haben wir Streichhölzer? Auf dem Tisch im Schlafzimmer liegt eine Schachtel. Warum liegen die Streichhölzer bei dir? Sie sollen hier liegen, falls der Strom ausfällt. Am besten löschen wir das Licht. Das wird übel riechen. Das müssen wir riskieren. Was glaubst du, was sie mir für einen Namen geben? Weiß nicht. Svetlund vielleicht. Mach jetzt das Licht aus. So war es, als der Inder starb. Völlig dunkel. Und trotzdem hörte man ihn sterben. Obwohl der Lastwagen schepperte und der Motor dröhnte. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Eines der chinesischen Mädchen hat nach Pfeffer gerochen, weißt du noch? Ja, die roch nach Pfeffer. Kannst du nicht schlafen? Klar kann ich schlafen. Warum sitzt du denn immer noch hier? Ich will nicht schlafen. Du musst. Du musst, du hältst das sonst nicht durch. Wenn ich dich so sehe, ist mir, als stünde deine Mutter hier. Vielleicht ist sie gar nicht ertrunken. Mutter ist tot. Mutter ist tot, weil du ihren Arm losgelassen hast. Ich habe sie nicht losgelassen. Schrei mich nicht an. Verzeihung. Nein, du brauchst mich nicht um Verzeihung zu bitten. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Morgen wird alles anders. Nein. Und jetzt widersprich mir nicht, wenn ich Nein sage. Ich sage nur, wie es ist. Jemand von uns muss es ja tun. Du? Ja, ich. Hast du gesehen, dass Vollmond ist? Ach, ich widerspreche dir nicht, Papa. Ich sage bloß, wie es ist. Es kommt niemand. Wir können das nicht ändern. Wir sind hier, in Schweden. Und das können wir auch nicht ändern. Warum? Weil sie dich übers Ohr gehauen haben. Weil es nie irgendwelche Papiere gab oder jemanden, der uns nach Kanada oder Australien bringen sollte. Diese chinesischen Mädchen sollten nach England. Es ist mir scheißegal, wo die hin sollten. Wenn du mir nicht zuhörst, Papa, werde ich dich morgen verlassen. Ich glaube, ich werde ein wenig den Mond anschauen gehen. Er ist wirklich groß heute Nacht. Ich werde hier weggehen. Es ist tatsächlich jemand draußen, hast du gesehen? Ich werde hier weggehen. Ich muss hier raus. Und ich muss jemandem erzählen, dass es mich gibt. Und du brauchst einen Arzt. Ich bin nicht krank. Ich habe ein bisschen Fieber. Das ist alles. Papa, hör mir zu. Schau mich an. Ich halte jetzt deine Hand. Lehn deinen Kopf an meine Schulter. Ich will nicht. Mach jetzt, was ich sage. Ja. Das ist nicht meine Schulter. Das ist Mamas Schulter. Spürst du das? Mamas Schulter. Himmel, wie schön. Mama. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde verrückt. Mama. Weißt du, wo du bist? In Schweden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich bin im Gefängnis. Versuche tief zu atmen. Ruhig. Ich bin hier. Mama ist hier. Mama ist hier? Ja. Aber wenn sie hier ist, wo bist denn du? Bist du erdrungen? So ist gut. Ja. Ja, ganz ruhig. Ja. Du machst doch normalerweise, was ich sage. Wenn du weißt, dass ich recht habe, du hast eine kluge Frau geheiratet. Dir brauche ich nie zu sagen, was ich denke. Du weißt es auch so. Morgen gehen wir hier raus und suchen einen Polizisten. Da muss ich erst die Schuhe putzen. Du hast die Schuhe bereits geputzt. Wir sind angekommen. So musst du das sehen. Dann kann ich ja diese Jungs kriegen. Du findest vielleicht eine andere Frau, im Laufe der Zeit. Warum sollte ich eine andere Frau suchen? Ich habe ja dich. Papa, lass los, Papa. Papa, das tut weh nicht. Papa, lass los, nicht. Hör auf, das tut weh. Lass mich los. Was machst du? Das hat weh getan. Du hast mich festgehalten. Du kannst mich nicht schlagen. Was zum Teufel tust du? Wo ist Mama? Mir war, als hätte ich sie hier gesehen. Ich glaube, am besten legen wir uns jetzt schlafen. Habe ich dir wehgetan? Ja. Du hast mir wehgetan. Verzeih. Ich will dieses Wort nicht mehr hören. Warum schlafen wir nicht? Ich kann nicht schlafen, wenn der Mond scheint. Dann leg dir ein Tuch über das Gesicht. Ich mache das. Ach so, das hilft. Hast du das probiert? Ja, dann werde ich es tun. Wir kommen weder nach Kanada noch Australien. Nichts stimmt mehr, seit wir in Europa sind. Hier haben alle Lügen angefangen. Himmel, begreifst du nicht, dass es da draußen niemanden gibt? Niemanden, der für uns neue Namen organisiert. Es gibt uns nicht. Wir sind verschwunden. Der Unterschied... Nein, unterbrich mich nicht. Der Unterschied zwischen uns und Mama ist, dass wir noch atmen. Auch wenn es mitten in der Nacht ist, sollten wir trotzdem versuchen, ein wenig Würde zu wahren. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Verdammt! Ja. Ja, ich fluche. Und ich werde weiter fluchen, bis du machst, was ich sage. Morgen... Gehen wir hier weg. Verstehst du das jetzt endlich? Wir können sagen, dass du eine schwere Krankheit hast. Sie können ein schwerkrankes Mädchen nicht ausweisen. Wir sagen einfach, du liegst im Sterben oder du bist verrückt oder beides. Du bist verrückt, nicht ich. Es muss etwas sein, was man nicht nachweisen kann. Trauer. Das kann man nicht kontrollieren. Das ist keine Krankheit. Dann geht es nicht. Es reicht, wenn du verrückt bist. Aber wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Haben wir noch irgendwelche Papiere? Ich habe noch meinen Gewerkschaftsausweis. Den müssen wir zerreißen und wegwerfen. Hast du sonst noch was? Ich habe nichts. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Wir kommen von nirgendwo und haben keine Papiere. Wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wir wissen gar nichts. Wenn man nicht völlig identitätslos ist, kann man ausgewiesen werden. Gib mir deinen Gewerkschaftsausweis. Ich kann ihn in einen Schuh legen. Dort finden sie ihn nicht. Du machst, was ich sage. Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass du jetzt machst, was ich sage? Ich kann jetzt nicht danach suchen, verdammt. Man muss mir Zeit lassen, um Abschied zu nehmen. Von wem? Von mir selbst. Habe ich sonst jemanden, von dem ich Abschied nehmen sollte? Ich will, dass du mich reden lässt. Ich rede nie mit Polizisten. Schweig jetzt! Du redest so viel, dass mein Körper aufhört zu funktionieren. Das Blut rinnt nur so aus mir heraus. Pausenlos. Nichts hält sich mehr an Regeln. Hast du dich einmal gefragt, warum ich die ganze Zeit die Laken wasche und warum wir so viel Waschmittel brauchen? Ach, was weiß ich, was du glaubst. Ist mir auch langsam egal. Ist doch alles nur unwichtiges Zeug, was du sagst. Ich frage mich, was du eigentlich treibst. Putzen tust du nicht. Ich räume jeden Morgen auf, bevor ich mit deinen sinnlosen Einkaufslisten losziehe. Und wenn ich nach ein paar Stunden zurückkomme, sieht es hier aus, als wärst du umhergegangen und hättest um dich gespuckt. Wände, Stühle, Boden, Handtücher. Du hast dich nicht gewaschen, aber du hast die Handtücher voll gespuckt. Siehst du, dass es mich gibt? Hier, in diesem Raum? Oder bin ich für dich schon gänzlich verschwunden? Was macht das dann für einen Sinn? Ich habe etwas entdeckt. Mitten in all dem Gerede und Gespucke. Weißt du was? Ich bin nicht sicher, ob ich es erklären kann. Und wenn ich es erklären kann, bin ich nicht sicher, ob du es verstehst. Ja, ob du es verstehen willst. Weil du dir immer einbildest, du wüsstest alles besser. Es ist, als würde ich zum ersten Mal etwas fühlen. Kapierst du? Eine merkwürdige Art Gefühl zu existieren. Nicht eingeschlossen zu sein. Und das will mir nun gar nicht in den Kopf. Wie kann man sich frei fühlen, wenn man in einer Höhle sitzt und es einen nicht mehr gibt? Warum, glaubst du, habe ich meine Haare abgeschnitten? Ich liebe meine Haare, weil ich nicht mehr so unsichtbar sein wollte. Und das bin ich nicht mehr, wenn ich etwas tue, was ich selber bestimme. Was nicht auf dieser Einkaufsliste geschrieben steht, als wäre sie die Heilige Schrift. Du bist von den Schmugglern verarscht worden, Papa. Du hast alles vermasselt. Du hast nicht einmal Mama gerettet. Wenn wir aus dieser Hölle herauskommen wollen, dann tun wir ab sofort, was ich sage. Am besten wird's sein. Kannst du nicht ein einziges Mal genau das sagen, was du wirklich denkst? Dass du mit den Polizisten redest. Und das ist eindeutig am besten. Bist du sicher, dass du nicht noch andere Papiere hast? Ich habe nichts. Ich will auch nichts haben. Ich glaube dir nicht. Wo hast du deine Hosen? Ich will deine Taschen durchsuchen. Die Hochzeitsfotografie will ich behalten. Hast du sie dabei? Mama wollte es so. Gib sie mir. Du kriegst sie morgen früh. Warum darf ich die Fotos nicht behalten? Es geht nicht. Und du begreifst es nicht. Es ist 3:30. Am besten wird es sein, wir schlafen jetzt. Lass das Licht an, wenn du Angst vor der Dunkelheit hast. Ich fürchte mich nicht mehr. Ich fürchte mich vor nichts mehr. Ich könnte für dich tanzen, wenn du nicht aussehen würdest wie ein Bettler. Ich kapiere immer noch nicht, dass sie tot ist. Ich habe das Gefühl, sie ist hier in diesem Zimmer. Ich kann sie nicht sehen, aber ich spüre ihren Atem. Sie ist hier im Zimmer, jetzt. Sie hört alles. Was sagt sie? Ich weiß nicht. als habe ich geredet. Ist der Mond jetzt weg? Er ist hinter den Wolken. Ich mag es nicht, wenn du weinst. Liebst du mich? Ja. Das klingt so eigenartig, wenn du das sagst. Man muss seinen Vater lieben. Warum? Ich liebte meinen Vater nie. Ich hatte Angst vor ihm. Aber das ist ja vielleicht dasselbe. Es wird alles gut hier. Diese Wohnung ist gut. Noch ein paar Tage, dann bin ich bereit, mit einer Arbeit anzufangen. Ein gut ausgebildeter Tischler wird nicht ohne Anstellung bleiben müssen. Ich kann auch Maurer lernen, wenn das sein muss. Willst du etwas Tee haben? Ja. Das wäre gut. Machst du ihn? Aber haben wir noch Zucker? Wir haben Zucker. Ich möchte gerne Tee. Wohin willst du? Ich soll doch Tee kochen. Was sagtest du? Hast du etwas gesagt? Mama, ich habe solche Angst. Ich auch. Hat sie auch Angst? Mama. Der Einkaufszettel ist noch nicht fertig. Wir müssen ihn machen. Wir müssen ihn machen. Ich wollte dir noch etwas geben. Was war das noch? Deine Gewerkschaftskarte. Ach ja. Hier. Die werde ich nie weggeben. Jetzt trinken wir Tee. Papa. Das wäre doch gut. Tee. Ein wenig Tee. Jeder eine Tasse. Nicht mehr. Und dann gehen wir hinaus. Zeit im Dunkeln von Henning Mankell. Nach dem gleichnamigen Theaterstück aus dem Schwedischen von Hans-Jörg Betschart. Bearbeitung Erik Uddenberg. Sie hörten als Vater Peter Dirschauer und als Tochter Sascha X. Technische Realisation Günter Beckmann und Gabriele Kokott. Regieassistenz Katrin Albinus. Musik Ernst Reisiger Cello. Mulla Söller Gesang und Perkussion und als Gast Stefan Braun Cello. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2002.